dritten Platz an Deck. Von dort scheint der Himmel meilenweit, doch fehlt die Zeit, ist nicht bereit, jetzt bis zum Äußersten zu streiten für den zweiten Platz an Deck. Zu streiten für den zweiten Platz an Deck.